die Scheiße klar, Kleiner, denn es reicht. Du willst streiten, ich hab für die Scheiße leider keine Zeit. Ich mach dir einen Vorschlag, ich schreib dir ein paar Zeilen. Man versucht doch mich zu dissen, ich bin alle Zeit bereit. Das ist Mucke für den Pablas hinterm Block. Wir sollen helfen, komm, helfen, die Taschen voller Ott. Hustle, Digga, Straßenflow, alles nur aus Bock. Haben Bares in der Socke und das Abi hat den Kopf. Stani, Sommerblock, Party im Barrio. Mach dir nichts draus, Digga, pass lieber auf. Wir gehen nachts wieder saufen, wir tragen es aus. Und wenn nicht mit Rap, Digga, dann mit der Faust. High Kick Knockout, aber mach dir nichts draus. Punch geradeaus, geht zum Rap, bin ich was Besseres. Die ganze Konkurrenz sind Fans, Homie, lächerlich. Zwei Parts, Digga, dreht doch in dein Kopf ziemlich oft. Mit nem Jibbit und nem Whisky on the rocks. Alles klar, ihr seht, es macht mir Spaß. Im Ghetto bin ich Star. Eure Rapper sind verplant, ihr kriegt es deshalb jetzt nochmal. Ihr seht, es macht mir Spaß. Kein Respekt und keine Bahn. Eure Rapper sind am Arsch, ich weiß, im Ghetto bin ich Star. Wir geben eine Runde Gas durch die City. Karlsruher Krimi, G-Star, Jeans an, Starke und Fidit. Ich sitze da mit nem Glas und nem Jibbit. Chill an der Bar, mische hart für die Fiddy. Taubheit im Schädel und ich taumel in der Gegend rum. Nichts ist für immer, doch ich glaube, ich bleib ewig jung. Von wegen reden, Jungs, baum mal einen, steh nicht rum. Und wir schweben durch die Gegend, laufen einfach, drehen nicht um. Schuffen das Matt im Rhythmus der Stadt. Runde 1 geht an mich, aber Rückrunde passt. Bis es klappt, ich schreibe und schreibe. Und jeder, der meint, es ist scheiße, beneidet's. Böser GB, höre Biggie, höre Tupac. Ich mach dein Crewkraft direkt aus der Boothplatt. Ein Zug Hasch, ich bin echt jetzt am Ende. Hey, Rap-Legende, meine Raps sprechen Bände. Alles klar, ihr seht, es macht mir Spaß. Im Ghetto bin ich Star. Eure Rapper sind verplant, ihr kriegt es deshalb jetzt nochmal. Ihr seht, es macht mir Spaß. Kein Respekt und keine Bahn. Eure Rapper sind am Arsch. Ich weiß, im Ghetto bin ich Star.